Ich habe mir das reichlich überlegt, eine Rede zu improvisieren, die sich an ein Gespensterpublikum richtet. Die nun vorgetragenen Passagen beruhen einerseits auf zwei bereits verfasste Briefe, andererseits versuche ich, ihnen Gedanken hinzuzufügen, die in ihnen noch nicht enthalten sind. Rede an ein Gespensterpublikum. In einem ersten Brief heißt es: Am liebsten sitze ich am Fenster und lasse die Sonne auf mein Haupt einstrahlen. Ich schreibe aus der Ferne einen Brief, ohne zu wissen, wohin mich meine Reflexionen tragen werden. Sie sind noch gerichtet an ein unbekanntes Publikum, das sich vielleicht in Zukunft erst formieren wird, vielleicht im Virtuellen. Ich schreibe über eine mögliche Zukunft expressiver Politik. Solange die Politik an die Macht gebunden ist, an die Macht der Vektoralisten, werden Abstraktionen und Ideen einer Politik des Werdens durch Repräsentation rigoros eingeschränkt. Abschweifung ausgehend von einem apokryphen Porträt. Ich lese eine Passage aus einem Text, den Klosowski Deleuze widmete. Was Gilles Deleuze beiträgt und vollendet, könnte sich im Kontext der letzten Generation nur mit einer instinktiven Hartnäckigkeit bewerkstelligen lassen. Das Unlehrbare ins Lehren einführen. Ich habe den Text jetzt mehrfach gelesen und bin begeistert von dieser Idee einer Lehre, die ins Unlehrbare überführt wird. Eine Lehre, die sich noch nicht manifestiert hat. Deckt sich dieser Wunsch, diese Idee des Unlehrbaren nicht mit dem Virtuellen? Deckt sich diese Idee nicht mit dem Wunsch, sich selbst überschreiten zu wollen, das nietzscheanische Projekt weiter zu verfolgen? Der Gegenstand meiner Reflexion ist der Haktivismus. Die Begierde nach einem Zustand des Virtuellen kann nur in der Flüchtigkeit eines noch nicht gestillten Wunsches kompensiert werden. Der Raum des Virtuellen und der Drang danach, einen solchen zu formieren, ist durchaus vergleichbar mit einer Liebe. Aber diese Liebe wird von einer monströsen Ökonomie überschattet, die ihre unzählig gewordenen Arme überall hin auszustrecken vermag. Sie umschließt in gewaltsamer Art das Symbolische gleichermaßen wie das Kulturelle. Irgendwann im letzten Jahr traf ich auf Axel Quack mit dem und einigen anderen Studenten und Experten, ich zusammen, ein experimentelles Forschungsteam ins Leben rief. In unserem ersten Format Second Order Television ließen wir uns dabei von Heinz von Försters Idee der Kybernethik beeinflussen. Ich zitiere von Förster: Aus diesem Grund dürfte klar sein, dass soziale Kybernetik eine Kybernetik zweiter Ordnung sein sollte, damit der Beobachter, der sich in das System einbezieht, seine eigenen Ziele bestimmt. Er ist autonom. Wenn wir schließlich nicht jedem Autonomie zugestehen, würden wir uns in eine Gesellschaft verwandeln, die sich bemüht, Verpflichtungen zu erfüllen und dabei die Verantwortung aus den Augen verliert. Wie kann man die Kybernetik oder die Forderung Heinz von Försters mit der Hackerethik vergleichen, also die Kybernethik mit der Hackerethik? Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Hacker sollten nicht nach Aussehen, Alter, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung beurteilt werden, sondern nach dem, was sie tun. Egal, was wir auch anstellen, alle Dinge und Prozesse werden, auch wenn sie als solche nicht explizit kommuniziert werden, auf uns zurückfallen, die Form von rekursiven Schleifen annehmen. Wir lassen uns also nicht auf eine Idee ein, die von vornherein den freien Fluss von Gedanken beeinträchtigen will. Jede Idee ist uns herzlich willkommen. So können bei unserem ersten Format Second Order Television andere Aktivisten ihre Collagen, Remix-Arbeiten oder Abstraktion mit unseren Strömen vereinen. Liebe Unbekannte, ganz angetan vom Menschsein ist das Soziale eingesponnen in die Vorstellung einer Gemeinschaft, einer konspirativen Vereinigung oder einfach eines Wir. Mittendrin in dieser Sozialität fungiert das Subjekt, das im Namen einer Ideologie sich dazu entschließt, seine Isoliertheit in der Welt für die Zeit eines Projektes oder einer Kommune aufzugeben. In Datennetzen, die dezentral organisiert sind, verfängt sich diese Gemeinschaft oder deren Körper in abstrakte Materialitäten, in Organe ohne Körper. Wie könnten diese Organe, diese Datenspuren auf verborgene Subjektivitäten hinweisen, die sich in einem sozialen Netzwerk formieren? Bevor ich in diesem Brief damit beginne, dieses abstrakte Wir zu denken, möchte ich zunächst an die Datenherren erinnern. Vor über einem Jahrzehnt sah ich die Science-Fiction-Serie Die dreibeinigen Herrscher, in der drei Jugendliche, Will, Henry und Beanpole, versuchen, den außerirdischen Herrschern der Erde zu entkommen. Dreibeinige Herrscher pflanzen in dieser Utopie der Menschen Metallplatten ins Gehirn, welche sie gefügig und willenlos machen sollen. Das Trio verschafft sich eines Tages Zugang zu der verbotenen Stadt, in der das Regime der Dreibeiner herrscht. Indem sie suggerieren, dass ihnen eine Metallplatte ins Gehirn implementiert worden ist, werden sie zu getarnten Agenten, deren Mission darin besteht, die Bedingungen der den Menschen auferlegten Herrschaft zu erkunden. Befinden wir uns nicht längst in einem Zeitalter, wo sich eine solche Idee realisieren lässt? Und inspiriert diese furchtbare Idee nicht zu der Annahme, dass wir es längst mit immateriellen Formen der Machtausübung zu tun haben? Heute, so findet man das beispielsweise bei Wolf Singer in seiner Essaysammlung Der Beobachter im Gehirn, ist diese plausible Annahme eines Konvergenzzentrums nicht mehr haltbar. So sagt Singer: Ein kartesianisches Theater mit einem singulären Zuschauer ist in dramatischer Weise falsch. Diese ist zwar bemerkenswert, diese These, zeigt sie aber doch, dass Introspektion und vernünftige Deduktion als Werkzeuge zur Gewinnung von Erkenntnis nichts mehr taugen. In der Herrschaftsutopie der dreibeinigen Herrscher werden die Themen Intersubjektivität und neuronaler Terror aufgeworfen. Die Bewohner der verbotenen Stadt dienen den Maschinen als Zombie-Medien. Sie sind durch die Implementierung einer Gehirnplatte zu Kausalautomaten mutiert. Die Zirkulation von Informationen dient einzig und allein der Aufrechterhaltung des Herrschaftsverhältnisses. Wenn mit Descartes zum ersten Mal das Trauma der Subjektivität hinaufbeschwört worden ist, der Identifikation des Subjektes mit der denkenden Substanz, ist bereits die Überschreitung dieses Traumas in der Kollektivierung eines Wir in Frage gestellt. Der Mensch kann nur mit sich selbst in eine dialogische Beziehung treten. Sobald er sich mit anderen Subjekten verbindet, ist sein Selbst in Frage gestellt. In der Serie Die dreibeinigen Herrscher kommt noch einmal eine andere traumatische Erfahrung hinzu. Der Mensch weiß weder, wer er ist, noch ob seine intersubjektive Erfahrung überhaupt auf einer selbstbestimmten Wahrnehmung beruht.